Es gibt einen Punkt, was ich will nicht jetzt über uns als eine andere Qualität reden. Die wollte Ina ja die ganze Zeit fotografieren und gar keine höhere, sondern einfach eine andere wollte. Sie hat das offenbar, die Ina hatte beim ersten Mal mitgekriegt. Nun liegt es auch daran, dass wir ein bisschen unsere Vertrautheit gespielt haben. Das kommt noch dazu. Also das hätten wir ein bisschen sein lassen sollen einfach. Also dass wir uns. Nee, der Volksbühnenpunkt, das war ja in der Volksbühne nicht immer so, ist das eiskalte Disziplintraining Schlacht. Ja, bei Schlacht ist es entstanden, obwohl es nicht dein Gesicht zu sehen ist und obwohl du nicht da jetzt dich repräsentierst, sondern dich unterordnest, diszipliniert in Ensemblespiel für ein Bild, also wo du ein Gefühl hast für ein Bild unten. Und das ist natürlich, dass wir die Vorschule haben, nicht nur Benno, sondern speziell auch Karge Langhoff, die also ja gar nicht mit uns geredet haben da unten. Das kannst du dir mit Leuten von deutschen Theater ja nicht vorstellen. Die haben also, ihr könnt mal einen Moment, und dann haben die da unten getuschelt und dann wurde auch immer was völlig anderes. Wir mussten das einfach machen. Keiner verstand warum. Keiner wusste, was spielen wir hier. Wir hatten aber das Vertrauen, dass die schon was herstellen. Und dann unten, das sieht so aus. Also bleib ich die ganze Zeit so krumm stehen und wiesig muss die Luft anhalten. Ich kann mich nicht bewegen oder was. Oder in Macbeth oben am Fenster, in ihren Wackler habe ich es eben aus. Das ist scheiße, ja. Natürlich war ich sauer, dass Dieter da unten spielen konnte, noch dazu mit meiner, die ich mir da ausgesucht habe. Und ich muss hier oben eine Luft anhalten. Aber ich wusste, wenn ich zapple, ist das Bild in den Arsch. Und kompliziert wird es mir für mich, wenn ich in der Nähe von Dieter stehe, weil es in Dieter immer ungeheuer knurrt. Dieter leidet immer. Qualen. Qualen. Und wenn er dann lacht, dann hat er in mir einen halben Verbündeten, er leider nur. Und Dieter, wenn ihr dann lacht, sagt Dieter, er schafft es immer wieder. Nee, das Verrückte ist, dass das alles so nostalgisch besetzt ist bei uns. Weißt du? Also dieser Vorgang, der Blödsinn, weil nichts wird mehr richtige Gegenwart. Ich meine, ich wusste ja, dass du mich gefragt hast, machst du mit, wusste ich ja keine Besetzung und nichts. Habe gesagt, ja, schon alleine, wenn ich diese Beten und wenn ich Uli mitrechne, Faktenköpfe da um mich haben werde. Aber dieser Punkt, weil das mir gar nicht so gegenwärtig war, dass wir miteinander auftreten. Wobei ich hin und wieder überrascht war. Ja. So Seelentöne, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht die Seelentöne, sondern gerade diesen, wieso in dieser ehemalige Grenzgänger und Vertreter für irgendwelche Warmwasserbeutel, im Westen illegal, jetzt ja der Parteisekretär hier geworden ist, wo ich zur gleichen Zeit vergeblich für die SEW Wahlpropaganda gemacht habe. Zur gleichen Zeit hat er drüben Wasserboiler verkauft, illegal, für 100 Mark Tantiemen. Genau, deswegen kann er ja die Politik unserer Partei so vertreten in der Aufruf. Was man sehen muss am Schluss, ist dieses Dreieck. Ne? Der Clinch, in dem ihr alle drei seid. Ne? Du weißt das und du siehst das. Und bis zum Schluss musst du... Nee, man muss schon behaupten, die wissen alles eigentlich. Die können, sie können alles wissen. Oder sie müssten alles wissen eigentlich. Wir können das, ich wollte mal nicht immer das alles so delegieren. Das ist ja nach wie vor so, dass ich bin ja genauso mit an der Mauer schuld. Die Kritik auf dem Plenum oder vorher war für mich sehr interessant und von großer Bedeutung für meine Weiterarbeit, nicht nur an. Greifst du, dass wir das eigentlich spielen müssen? Das ist groß. Aber kannst du das nicht immer wirklich auf Band lesen? Und die Hauptangst, die wir hier haben, ist doch jetzt, dass der Gorbatschow die ganz simpel verkauft. An Strauß. Aber du pass auf, der kennt unsere Genossen nicht. Saarländisch-preußischen, sächsischen Kumpels nicht. Die kriegen das hin. Perestroika wird noch was ganz Normales. Sowieso. Ich schwör's dir. Ja. Ganz, ganz Normales. Ja. Und ich kann ja gar nicht klagen, ich lebe ja von Nicht-Perestroika. Ich lebe ja bisher von Nicht-Perestroika. Ich war einmal bei Erich, da war noch nicht Chef, nee, zweiter Sekretär. mein größtes Erlebnis war, als ich schon an der Tür stand, sagte er so in meinen Rücken, ausreißen darfst du. Und ich drehte mich etwas erschrocken rum und sagte, und wieder einreißen. Wann denn? Wann war das? Das war 1966 oder 67 oder so. Das war auch ein toller Vorgang. Ich hatte mir wirklich die Akte vorgelesen. Das war durch Vermittlung von Paul Dessau und der Termin. Ich lasse mir echt die Akte vor unter Auslassung von Namen. Aber einen Namen hat er genannt, vor dem hat er mich gewarnt. Das war offenbar der KGB-Mann, der da drin hing. Der war an der Humboldt-Universität als Reiseleiter und Assistent und so. Der erste Schock war, ich kam da rein in sein Vorzimmer. Da saß eine dunkelhaarige Dame und mir fiel schlagartig ein, dass ich in der Zeit, wo ich im Zentralrat mal als Übersetzer tätig war, zur Vorbereitung der Weltfestspiele, war das die schönste Frau im Zentralrat. Und damals habe ich versucht, mit ihr zu schlafen. Und zwar auf eine ganz blöde Weise, wie man das so als junger Mensch macht. Ich habe rausgekriegt, wo die wohnt, in irgendeinem Wohnheim. Bin also hingezogen in Verfolgung dieser Dame und die wohnte da in einem Zimmer mit 12 anderen Menschen. Ich bin ganz schlicht zu ihr ins Bett gestiegen. Es gab einen großen Skandal, der hat mich rausgeschmissen und von Gottes Geschrei. Also, das waren die im Vorzimmer von Erik. Die erkannte mich auch. Das war ein peinlicher Moment, den ich erst überwinden musste. Und dann beim zweiten Mal, da hatte ich nochmal angerufen. Die erste Auskunft war negativ. Die sagte dann nur, ja, der Fall ist schon bei den Akten. Ich sage, ja, das geht aber nicht und ich muss also nochmal mit ihm reden. Das ging auch, es gab einen zweiten Termin. Dann hat er, fiel ihm irgendwann ein, so nach den ersten 5 Sätzen, wir haben uns doch schon mal gesehen. Da hat er vergessen, dass ich schon mal da war. Und dann hat ich so einen genialen Einfall, ich sage, ja, im Zentralrat. Und da taute er sofort auf, das war absolut rührend. Ging sofort zum Du über und sagte, ja, Zentralrat, das war eine schöne Zeit. Und damals haben wir doch auch so gut mit den Schriftstellern gearbeitet. Und die sind ja auch alle noch hier. Und ich wusste so einige, die nicht mehr hier waren, ich gehütete zu erwähnen, dass alles so bestätigt. Von da ging alles wie am Schnürchen. Und ich sagte, naja, wenn du nicht ohne sie sein kannst und so. Und dann kam das mit dem Ausreisen und Einreisen. Und dann wurde ich an Oberst sowieso verwiesen. Das ist sein Generalsekretär für solche Fragen. Und Oberst sowieso hat das dann alles geregelt. Da gab es einen Befehl zum Heiraten dann von Oberst sowieso. Das ging ja erst 70? Das war 70 Jahre. Ja, auch Oberst sowieso braucht noch eine Weile. Du kennst sie doch länger. Ja, ja, 66. Ich habe mich doch mit ihr 66 spätestens genau. Mal in Friedrichstraße gesehen. Genau, 66 und 4 Wochen später wurde sie ja ausgewiesen. So. Der eigentliche Grund war ganz simpel. Sie hat irgendwann, 65 glaube ich, war sie mit einem amerikanischen Studenten unterwegs, habe ich dir erzählt. Während eines Republikfeiertags, so, mit den üblichen Schlägereien am Schorsberger Platz und so, Jugendlichen und Polizei. Und sie geriet da einfach rein mit dem, weil die ging da spaziert. Und da tauchte dann aus irgendeinem Hotel da oder irgendeinem tauchte ein dicker Mensch auf in Hemdsärmeln und fing an, auf die Jugendlichen einzuprügeln und die anzubrüllen und so. Und sie kannte den nicht. Und dann wurde sie mitverhaftet mit 40 anderen und so, Polizei, nachtlang verhört. Und die wollten hauptsächlich wissen, weil sie hat immer gesagt, da ist aber dieser ältere Mensch gekommen, der Dicke, und der hat dann angefangen zu prügeln. Und das war Mielke, den kannte sie aber gar nicht. Ernsthaft, er selber? Ja, er selber. Das war mit Sicherheit der einzige Grund. Und sie war mit einem Amerikaner. Mielke hat das da zu dieser Zeit noch und das, davon durfte natürlich nie jemand reden. Und dann fand ich auch, dass der Honecker hat dann den Dessau gesagt. Nach dem ersten Termin, erstmal ich müsste doch wissen, oder ich würde doch hoffentlich wissen, dass meine Auslandstelefonate abgehört werden. Okay. Was ich wirklich edel finde. Und damit deshalb mir das sagt. Und das zweite war, Der Müller kann doch 40 Frauen haben, muss es gerade die sein. Oder Beckmann erzählt ihm irgendwann, Honecker hat sich über dich geärgert. Ja, wieso? Sag, naja, du hast ein Interview gegeben in einer französischen. Mhm. Also das war die, wo Erich danach auch ein Interview gegeben hat, deswegen kannte er die Nummer vorher noch. Und da hätte ich gesagt, dass die DDR sowjetisch besetzt ist. Und da hätte sich Honecker sehr geärgert und hat gesagt, ja, jetzt haben wir ihn in die Akademie gewählt und das ist der Dank, so sind die Schriftsteller. Ich frage mich, wieso wir so reden. Warum wohl? Mir geht's doch gut, mir geht's gut, ich habe eine schöne große Wohnung. Alle Vögel an der Wand. Keine Vögel, nicht alle, aber das ist ja für meine Kinder noch gewesen, so als Lockmittel, hilfloses Lockmittel. In diesem angeblich gefälschten Tagebuch von Schostakowitsch gibt es doch, als der Ilja Ilf abgestürzt ist, haben sie in seinem Tagebuch doch den Satz gefunden, 1938, glaube ich. Leicht und angenehm lebt es sich nicht unter diesen unerschrockenen Idioten. Bei Becher gibt es einen schönen Satz im Tagebuch, auf andere Art zu großer Hoffnung gibt es einen schönen Satz, es wohnt sich gut in den Nazi-Möbeln. Das ist ein Satz, eine Tageseintragung. Und da gibt es eine merkwürdige Aufeinanderfolge auch in dem Tagebuch von Becher. Unter einem Datum steht Sprudelfee, Ausdruck für Klosettbrau, und darunter Nationalhymne beendet. Deine Frau kommt nicht mit dem Schnaps. Fürchte auch, Michael, ich muss was missverstanden haben. Ich ruf gleich nochmal an. Die glaubt jetzt, du bist wirklich nüchtern. Das wäre verhängnisvoll. Du musst jetzt nochmal lallend anrufen. Ich höre dich nicht. Sobald man mit Leuten was zu tun hat, wird es schwieriger. Ne? Da kannst du nicht so geschickt lügen über die wichtigen Dinge. Ja, du kannst immer, du sei mal nicht so verkehrt. Das ist ja nee, das meine keine, ich gar nicht konkret. Keine ganz richtigen Lügen. Du sagst nicht, nee, aber es ist, oder? Es ist so ein, immer eine Mischung aus Verweigerung und Akzeptanz oder was du und willst. Aggressivität auch dabei, wenn ja. Ich das richtig meine. Ja. Also ja. Du kriegst auch zunehmend so den Blick des Leichenbestatters auf dich selber. Also während der Inszenierung meinst du? Nee, ich meine das ganze Inszenierung überhaupt. So. Und das Einzige, was man dagegen unternehmen kann, ist Arbeit. Und so inszenieren ist eigentlich hier keine Arbeit. Weil das von vornherein schon so öffentlich abgezirbelt ist, von einem bestimmten Punkt ab. Es geht auch bei so einer Inszenierung einfach nur noch darum, wie man in einem Bordell noch Erotik herstellen kann. Ne? Das ist eigentlich das Problem. Na gut, ich will eine gute Nutte sein. Will ich ja auch, ne? Aber wer kauft wen? Ich finde das so rührend, wenn der Hema mir erzählt, also er hat sich so mit Anna unterhalten, das war vor 2 Wochen, und wir bringen alle unsere Zahnbürste mit zur Generalprobe. Hm? Natürlich wird keiner dafür sterben, es wird auch nichts verboten, es wird überhaupt keine Einwände geben. Und das ist der Abgrund. Ne? Weil das Einzige, was vielleicht stattfinden wird, ist, man den Besuch dann regelt, das kann man ja machen, dass das eine schlecht besuchte Vorstellung wird, also wenn sie sich wirklich herandauert. Aber die Zeit ist vorbei, also wir sind jetzt in der repressiven Toleranz und das wird vereinnahmt. Ne? Und gut, kann man vielleicht noch möglichst viel dagegen machen, aber es ist nicht mehr zu schaffen. Also, jedenfalls nicht auf der Ebene des Staatstheaters. Ne? Aber wir können alles Mögliche noch machen, um das wenigstens schwer zu machen, das Schlucken. Aber die schlucken alles jetzt. Und deswegen muss man vielleicht die Störung auf einer anderen Ebene herstellen. Deswegen komme ich auf so schwachsinnige Ideen mit den Titeln, die man nochmal da reinspricht. Und auch eine Störung, die eigentlich nur im ästhetischen Bereich liegt. Und den Rezeptionsgewohnheiten. Dass man da Störungen organisiert. Weil politisch kannst du nicht mehr stören. Sowas. Du kannst mit nichts mehr politisch stören. Außer mit Sachen, die von vornherein nicht gehen. Ja, das ist so ein Gefühl, dass man auch so diese absolute Hilflosigkeit für den Beschluss von AQ, das ist eine ganz schwache und glaube ich wirklich nicht sehr gute Inszenierung, die aber provokativ war. Unter anderem wegen dieses ganz schwachsinnigen Schlussgags, wo da sagt dann einer, ich weiß gar nicht mehr wer, der Kassow oder so, es ist 12:05. Das ist so blöd, das würde ich nie aushalten, so ein Einfall. Meine Uhr habe ich hier, die steht halt auf 5:12 Stelle drauf. Und das war die totale Provokation und Subversion, dass am Schluss in der Aufführung von so einem Stück, es ist so schwachsinnig, aber auf dieser absolut glatten Ebene kannst du noch ein Publikum erreichen und die Funktionäre provozieren, aber auf der Ebene kann man ja nicht existieren.